28. Kapitel. Im feindlichen Lager. Der rote Schein der Fackel, die das Innere des Blockhauses erleuchtete, zeigte mir, dass meine schlimmsten Befürchtungen sich verwirklicht hatten. Die Piraten waren im Besitz des Blockhauses und der Vorräte. Da stand, wie vor meinem Fortgehen, das Fass Cognac. Da waren die Speckseiten und die Zwiebacksäcke, aber, und diese Beobachtung verzehnfachte mein Entsetzen, keine Spur von einem Gefangenen. Ich konnte nur annehmen, dass sie alle umgekommen waren, und es gab mir einen scharfen Stich ins Herz, dass ich nicht dabei gewesen war, um mit ihnen unterzugehen. Die Piraten waren alles in allem 6 Mann. Das waren alle, die von ihnen noch am Leben waren. 5 von ihnen waren auf den Beinen mit aufgedunsenen roten Gesichtern, eben erst aus ihrem ersten trunkenen Schlaf aufgestört. Der 6. hatte sich nur aufgerichtet und sich auf seine Ellenbogen aufgestützt, er war totenbleich und die blutige Binde zeigte an, dass er erst kürzlich verwundet und noch vor kürzerer Zeit verbunden sein musste. Ich erinnerte mich des Piraten, der bei dem großen Angriff verwundet worden war und sich so schnell in den Wald geflüchtet hatte, und ich bezweifelte nicht, dass es dieser Mann gewesen war. Der Papagei saß, sein Gefieder aufblähend, auf Long Johns Schulter. Dieser selber sah, so kam es mir vor, etwas bleicher und ernster aus als für gewöhnlich. Er trug immer noch seinen schönen Tuchanzug, den er damals als Parlamentär angehabt hatte, aber er war arg abgetragen, mit Lehm beschmiert und von den Dornen der Waldsträucher zerrissen. »So«, sagte er, »da ist ja Jim Hawkins. Ha. Hol mich der Kuckuck. Ein bisschen ins Fettnäpfchen getreten, was? Na, sei mal nicht bange, es freut mich.« Und mit diesen Worten setzte er sich auf das Branntweinfass und begann, sich eine Pfeife zu stopfen. »Gib mir mal den Kien rüber, Dick«, sagte er, und als seine Pfeife ordentlich brannte, fuhr er fort. »Gut, mein Junge, steck die Fackelmann in den Holzhaufen hinein, und ihr, meine Herren, hört mal alle mal zu. Ihr braucht vor Herrn Hawkins nicht aufzustehen, das verlangt er gar nicht von euch, ihr könnt's glauben. Und so, Jim«, dabei drückte er den Tabak herunter, »bist du also hier und eine angenehme Überraschung für den armen alten John. Dass du helle warst, sah ich dir auf den ersten Blick an, aber dies hier geht mir doch rein über die Hutschnur, jawohl.« Auf all dies Gerede antwortete ich keine Silbe, wie man sich wohl denken kann. Sie hatten mich inzwischen an die Wand gestellt, und da stand ich nun und sah Silver ins Gesicht, äußerlich wenigstens kühn genug, so will ich hoffen, aber mit schwärzester Verzweiflung im Herzen. Silver tat sehr bedächtig ein paar Züge aus seiner Pfeife und fing dann wieder an. »Na siehst du, Jim, da du doch nun mal hier bist, so will ich dir mal was sagen. Ich hab dich immer gern gehabt, das hab ich. Als einen mutigen Bengel und als das Abbild von mir selber, als ich noch ein junger und hübscher Kerl war. Ich hatte stets gewünscht, du solltest zu uns kommen und deinen Anteil haben und als Gentleman sterben. Und nun, mein Hähnchen, wirst du das müssen. Captain Smollett ist ein famoser Seemann, das will ich bis zu meinem Ende jeden Tag beschwören, aber er ist stramm mit den Disziplinen. Pflicht ist Pflicht, sagt er. Geh du, mein lieber Captain Smollett, aus dem Wege. Sogar der Doktor ist ganz und gar wild auf dich. Undankbarer Bengel, war, was er sagte, und das Kurze und das Lange von der ganzen Geschichte ist ungefähr dies. Zu deinen eigenen Leuten kannst du nicht zurück, denn sie wollen dich nicht haben. Und wenn du nicht ganz für dich allein eine dritte Schiffsmannschaft bilden willst, was hier auf die Dauer wohl ein bisschen einsam werden würde, ja, dann wirst du wohl zu Captain Silver gehen müssen. Soweit war das ganz gut. Meine Freunde waren also noch am Leben. Und wenn ich auch zum Teil an Silvers Behauptung glaubte, dass die Kriegspartei wegen meiner Desertion mir grollte, so fühlte ich mich durch die Worte, die ich vernommen hatte, doch mehr erleichtert als betrübt. »Ich sage nichts davon, dass du in unserer Hand bist«, fuhr Silver fort. »Indessen, hier bist du nun mal, und das ist sicher. Ich bin ganz und gar dafür, dass man sich im Guten einigt, habe nie gesehen, dass aus Drohungen etwas Gutes kommt. Wenn dir der Dienst passt, na, dann trittst du bei mir ein, und wenn er dir nicht passt, Jim, ja, dann steht's dir frei, Nein zu sagen, ganz nach deinem Belieben, diesmal. Und wenn irgendein Seemann auf Erden anständiger zu dir reden kann, so soll mich doch der Kuckuck holen.